Als Beteiligte werden 10 Verbände und Organisationen genannt, darunter die GEMA, der Verband Privater Rundfunk und Telemedien, VPRT, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der Bundesverband Musikindustrie und die Gesellschaft zur Verfolgung von unschuldigen Urheberrechtsverletzungen, GVU. Die Vorratsdatenspeicherung ist seit Jahren ein Zankapfel zwischen Politik und Ermittlungsbehörden. Bliblablub. Und eigentlich wäre das jetzt ein wirklich guter Grund, wenn man das irgendwie politisch ausschlachten wollte, zu sagen, Moment, das ist für Terrorverfolgung gedacht. Die Politiker brüllen alle, also die nach Vorratsdatenspeicherung brüllen alle immer nur rum, dass die armen Polizisten ja gar nichts mehr tun könnten. Und dann kommt die Content-Mafia und sagt, ach, übrigens, wir wollen das dann auch. Und dazu fällt mir dann spontan ein, hell no, das geht ja mal gar nicht. No? Ich bilde mir aber ein, dass ich das letzte Woche auch schon mal irgendwie in einem Nebensatz erwähnt hatte. So, was es dann auch gibt, U-Strikes, US-amerikanische Internetprovider, schicken ihren Kunden demnächst nach einem einheitlichen System Warnungen zu. Das ist jetzt irgendwie so eine Six-Strikes-Geschichte. So von wegen, man kriegt bis zu 6 Warnmeldungen, die gegen Ende hin dann auch mit ernsthaften Konsequenzen drohen, die aber nicht so weit gehen, dass dann den Amerikanern da der Internetanschluss komplett verwehrt wird, sondern der wird dann einfach auf, was auch immer man dann gerade so als Modem-Speed so als Provider attraktiv findet, runtergeschraubt. Na, mal ganz davon abgesehen, dass die in USA ja auch irgendwie schon Bandwidth-Caps kriegen wie Sau. So frei nach dem Motto, ja, wenn man dann zu viel Datentransfer über seinen offiziell als unbegrenzt verkauften Internetanschluss Daten transferiert, das geht ja mal gar nicht. Da kann einem dann durchaus passieren, dass man dann plötzlich seinen Anschluss los ist. Soll auch schon passiert sein, was dann so Dinge wie Cloud Computing irgendwie gar nicht mehr so attraktiv macht, weil Cloud Computing, frei nach dem Motto, also Minimum die Daten findet sich irgendwo im Internet. Wenn die dann groß genug sind, dann macht das überhaupt gar keinen Spaß mehr. Hier hat übrigens jemand mit einem Rasenmäher ganz ordentlich gerasenmäht. Sich an die Rasenkante gestellt und gerufen, mäh. Aber ja. Dann gibt's Kinox.to, was irgendwie angeblich der Nachfolger von Kino.to sein soll. Die GVU hat allerdings schon behauptet, das habe ja nur so lange gedauert, weil die GVU so hart zugeschlagen hätte. Na, Kinox.to ist jetzt irgendwie das Ding, was groß durch die Presse gegangen ist. Ist die Frage, gibt's noch irgendwie einen zweiten Nachfolger? Weil, also zumindest zu Napster-Zeiten war es so, da haben sie dann Napster den Kopf abgehauen und dann tauchten 2 oder 3 Nachfolger auf. Und ich wage auch mal zu behaupten, dass auch bei diesem System hier da nicht nur ein Nachfolger aufgetaucht sein wird am Ende, sondern dass derer mehrere gleichzeitig auftauchen. So Hydra-Style, einen Kopf abschlagen, 2 neue. Minimum. Na, weil die Content-Mafia einfach schlicht und ergreifend immer noch nicht begriffen hat, dass sie sich vielleicht mal ein Geschäftsmodell für die Jetztzeit zulegen sollte. Und nicht bei ja, und die Leute gehen dann alle immer brav ins Kino und bezahlen dann Unmengen an Geld, dafür minderwertige Filme in minderer Qualität sehen zu dürfen, weil wir nämlich uns nicht trauen, die 3D-Linsen runterzunehmen für einen 2D-Film, weil wenn wir das nicht richtig machen, dann funktioniert ja gar nichts mehr, dann kommt das DRM an und man kann gar nichts mehr angucken. Wieso humpelt der Hund jetzt in meine Richtung? Hund, humpel mal woanders hin. Na, also, ja. Dann gibt's hier noch EU-weit Rechteinhaber und Verwertungsgesellschaften meinen einhellig, dass der gegenwärtige Rechtsrahmen nicht ausreicht, um der Zunahme an Urheberrechtsverletzungen im Online-Bereich etwas entgegenzusetzen. Geht aus der Auswertung der Eingaben zu einer Konsultation über die EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte an geistiger Umnachtung, geistigem Eigentum, IP-RED, der EU-Kommission hervor. Vor allem sollten Internetprovider verstärkt kooperieren. Gefragte fordern Filter sowie Überwachungstechniken sowie Haftungspflichten der Zugangsanbieter auszuweiten. Und dann ist ausgedrückt, die Verlange nach Zensur und Überwachung, beides gleichzeitig. Dazu fällt mir spontan ein, sagt mal, habt ihr den Arsch offen? Na, also schlicht und ergreifend, sagt mal, habt ihr den Arsch offen? Viele Rechteinhaber betonen laut EU-Kommission, dass Provider Verbindungsdaten nicht lange genug vorhielten, um gegen Copyright-Verstöße vorzugehen. Sie verlangten daher eine Vorratsdatenspeicherung gegen Urheberrechtsverletzer, für die sich hierzulande Medienverbände ebenfalls einsetzen. Alternativ wollen sich einige Rechteinhaber auch mit einer Quickfräze-Regelung zufrieden geben. Ach, nee. Na, vor allen Dingen bei den Unmengen an Raubmordkopie Abmahnungen, die da auch regelmäßig immer noch stattfinden, die wurden putzigerweise von der Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung nicht massiv negativ beeinträchtigt. Weil zum Beispiel ein ach so großartiger Herr Bundesdatenschutzbeauftragter Schaar, ich nenne ihn ja seit einiger Zeit nur noch Quickfreeze Plus, der Telekom erlaubt hat, 7 Tage lang verdachtsunabhängig sämtliche Verbindungsdaten, also insbesondere IP zu Namenszuordnungen für den Anschlussinhaber, zu speichern, damit dann die Abmahner erstmal eine Adresse haben, an die sie die Abmahnung schicken können. Und dann kann sich ja der Abmahner dann mit den Abmahnenden rumprügeln. Der Abmahner mit den Abmahnenden. Dann kann sich der Anwender, der Kunde, der Besitzer von dem Anschluss, der angebliche Inhaber, mit der Abmahnkanzlei rumprügeln. Und das merkt dann ja keiner mehr. Na, und das hat Schaar ja mal abgenickt. Na, Quickfreeze Plus. Man könnte es auch Vorratsdatenspeicherung nennen. Genau das ist es. Aber hey. Na, also ja, in der EU hat die Content-Mafia auch nochmal rumgejault. Sie will mehr Zensur und sie will mehr Überwachung. Und zwar beides gleichzeitig. Und meine spontane Reaktion, ich wiederhole sie einfach nochmal, weil sie ist so spontan gewesen. Sagt mal, habt ihr den Arsch offen? So, Neues vom Space. Nicht, dass es irgendwie überraschend wäre, aber ja, ist nicht unauffällig im Intro. Ja, letzten Freitag, 17.29 Uhr. Nicht 26 wie geplant, sondern 29. Über die genaue Uhrzeit auf Millisekunden genau, da gibt es ja verschiedene Quellen, die verschiedener Meinung sind. Interessanterweise, aber ja, also da ist jedenfalls der letzte Shuttle-Flug überhaupt gestartet. Und und zwar waren da erst irgendwie ganz interessant das Wetter. Das war ja so der größte Constraint, den ich hier schon mitbekommen hatte. So frei nach dem Motto, naja, also vorher hieß es, dass die Schätzung 30% Wahrscheinlichkeit, dass sie starten können könnten vom Wetter aus, besagte. Das hat sich dann irgendwann im Laufe der Zeit dahingehend positiv entwickelt, dass dann halt gerade mal akut das Wetter positiv aussah. Und was dann noch übrig war, die Frage, wie sieht denn das aus, wenn wir unterwegs abbrechen und wieder zurückfliegen müssen? Return to Launch Site Abort. Ein RTLS Abort. Keine Ahnung, ob sie den überhaupt mal jemals geflogen sind. Wäre mir so spontan nicht bekannt, dass sie den mal geflogen sind, aber den haben sie auf dem Zettel. Und das hieße effektiv, dass sie halt oben irgendwo umdrehen, noch mit Tank am Shuttle, mit den großen Haupttriebwerken umdrehen und dann wieder zurückfliegen. Und dann müssten sie halt am KSC notlanden. So, da muss das Wetter entsprechend auch mitmachen, dass sie da dann halt runterkommen können, ohne sich böse zu verletzen. Und da sah das Wetter nicht danach aus, als würde es grün. Aber sie haben dann noch relativ kurz vor Ende des T-9-Minuten holt, beschieden, okay, das Risiko sind wir bereit einzugehen. Das Wetter muss nur auf einer Seite vom Runway gut aussehen. Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Und haben dann einfach mal per administrative Entscheidung beschieden, okay, das Risiko sind wir jetzt bereit einzugehen. So, dann gab es noch eine eklige, ist auch im Intro ganz am Anfang verstaut. Da gab es dann noch eine eklige Besonderheit, nämlich der Ground Launch Sequencer, GLS, hat dann bei T-31 Sekunden mit dem roten Fähnchen gefuchtelt und gesagt, halt, die Gox Beanie Cap, da die Gas-Sauerstoff-Ableitungskappe, die ansonsten immer oben auf dem Tank drauf sitzt und dann irgendwie relativ kurz vorm Start weggezogen wird, da gab es keine Indikation, dass die tatsächlich komplett weggeklappt gewesen wäre. Naja, billige Lösung, die sie gerade so hingekriegt haben, 2 Minuten 19 war die, glaube ich, lang. Sie haben einfach eine Kamera genommen, die haben sie ja in Unmengen da, haben die da hingucken lassen, ja, wieso ist weg? Sieht auch gut aus, sieht nicht so aus, als würde da irgendwas gegenknallen können vom Shuttle. Und haben dann per administrative Entscheidung das Ding auch noch freigegeben. My 2 minutes 19 seconds of fame soll irgendwie in dem täglichen Flugdingens, was zum Shuttle hochgeschickt wird, da drinne gewesen sein, hatte ich gehört. Aber ja. So, und genau, dann bei der aktuellen Launch-Time, also 17.29 Uhr, 4 Sekunden oder 3 Sekunden Quietsch. Also 17.29 Uhr und ein paar gequetschte Sekunden, wenige gequetschte Sekunden, sind sie dann tatsächlich gestartet. Auf zum letzten Shuttle-Flug überhaupt. So, Und dann hätten wir da die Mission, die da so aussah, dass sie am Samstag Flight Day 2 mit einer TPS-Inspection zugebracht haben. Der klassische Klassiker seit Return to Flight. Haben sie sich ihre Hitzeschutzkacheln angeguckt, festgestellt, sieht gut aus. So, es gab irgendwie Anomalien bei den Umspots. Das ist alles noch im Rahmen. So, am Flight Day 3, Sonntag, Rendezvous. Das Rendezvous Pitch Manöver 16.05 Uhr. Da bin ich knapp zu spät wieder vorm Stream gelandet. Und Docking war dann 17.07 Uhr. TPS ist dann schon freigegeben gewesen im Sinne von, okay, eine Focus Inspection brauchen wir nicht. Es gibt keine Areale, wo wir genauer hingucken müssen, um zu entscheiden, ob wir euch so wieder landen lassen können oder nicht. Am Montag Flight Day 4 MPLM aus der Payload Bay rausgeholt und an die ISS rangeklockt. Das ist Raffaello und inzwischen habe ich auch irgendwo gehört, so von wegen, ja, offiziell ist da ein Jahr Versorgung für die ISS drin. Ein Jahr lang Futter. Weil so ein Multipurpose Logistics Modul, das hat einfach mehr Kapazität als all die anderen Transportvehikel, die es da gibt. Und hat noch den riesengroßen Vorteil, dass sie auch eine Downmass Capacity haben. Also die können Experimente wieder mit zur Erde zurücknehmen. Das kann sonst niemand im Moment. So, am Dienstag war dann Flight Day 5 Innenräumerei und außen war ein ISS-EVA, wo unter anderem die vor Ewigkeiten mal kaputt gegangene Ammoniapumpe, Ammonium, na, wie auch immer, da die eine kaputt gegangene Pumpe für den einen Kühlkreislauf ins Shuttle verfrachtet wurde, weil da war ja nicht bekannt, nicht genau bekannt, warum zum Kuckuck das Ding eigentlich kaputt gegangen ist. Und die Idee, ja, wenn wir das Ding mit zum Boden zurückbringen können, dann können wir uns das in Ruhe am Boden angucken, herausfinden, warum es denn aufgehört hat zu funktionieren und vielleicht auch herausfinden, was genau da kaputt gegangen ist, um dann gegebenenfalls irgendwie Maßnahmen zu ergreifen, dass die nächste Pumpe nicht auch wieder daran kaputt geht. Und wenn es irgendwas ist, wo das Engineering Mist gebaut hat, dann wäre es auch gut, das rechtzeitig noch mitzukriegen, dann könnte man noch gucken, ob man nicht irgendwie mit, ja, keine Ahnung, es müsste dann HTV sein, noch irgendwie Zeug hochgeschafft kriegt. Aber hey. Mittwoch war dann große Umräumerei, Donnerstag hatten sie dann den Tag frei und heute sind sie ein bisschen früh geweckt worden. So, dann am Montag habe ich mir noch eingeklebt, dass die eine Tagverlängerung genehmigt wurde. Die hatte sich ISS-Management schon seit Ewigkeiten gewünscht, weil mit einer 4-Personen-Shuttle-Crew und 6-Personen ISS-Crew schon einigermaßen klar war, wenn da nicht irgendwie nochmal zusätzlich Zeit kommt, dann wird es ein bisschen arg eng, all die Sachen, die wieder mit nach unten genommen werden sollen, ins MPLM reinzuräumen. Das kann man ja da auch nicht einfach so reinschmeißen. Ist ja nicht so, dass da die Gewichtsverteilung Wurst wäre, sondern die muss dann auch noch einigermaßen gleichmäßig sein, weil schließlich da so ein Shuttle mit so einem Ding im Kofferraum landen will. Na, also es mag sein, dass man irgendwie die ATV-HTV-Dinger, dass man da irgendwie reinräumen kann, wie man lustig ist, da weiß ich nicht. Aber bei einem MPLM, was noch mit dem Shuttle wieder zurückfliegt, da muss man eine gewisse Achtung drauf geben, dass die Sachen auch an der richtigen Stelle verstaut werden. Aber ja, also da haben sie dann jedenfalls die Verlängerung bekommen. Jetzt ist geplanter Landetermin 21. Juli 5.56 Uhr AM EDT, was nach meinem naiven Verständnis irgendwie 11.56 Uhr sein müsste in der kommenden Woche am Donnerstag. So, das heißt effektiv für mich, dass ich nicht mit einer Shuttle-Landung am nächsten Freitag in akustisch rechne, sondern mir da besser schon mal Gedanken drüber mache, was ich denn nehme. Ja, Ascent Flight ist nicht so der große Brüller, aber hey, es ist die letzte Shuttle-Mission. Von daher, ja. So, dann ist Discovery am Mittwoch ins Vehicle Assembly Building umgezogen. Da gab es auch ganz traurig aussehende Bilder, weil Discovery sieht gar nicht mehr aus wie ein richtiger Shuttle. Gut, ist sie ja auch nicht. Weil erstens, ja okay, die Triebwerke hinten sind weg. Da haben sie dann so irgendwie große, runde Platten drauf genagelt. Da, wo vorher die Triebwerke waren. Gut, das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Dann fehlen hinten die Ohmspots, also die Orbital Maneuvering System Pods. Und vorne haben sie die Reaction Control System Jets auch rausgeräumt. Oder anders ausgedrückt, das Ding sieht nur noch irgendwie ganz grob aus wie ein Shuttle, was es mal war. Schnüff. So, aber Discovery ist schlicht und ergreifend umgezogen, weil das Shuttle-Programm ja nur noch zwei OPF Highbays hat, zwei Orbiter Processing Facilities. OPF-3 ist irgendwie, ich weiß nicht, ob da jetzt schon wer eingezogen ist oder ob es nur reserviert ist und sie da irgendwelche Umbauarbeiten machen. Aber jedenfalls, da können sie nicht hin. So, und wenn Atlantis wieder landet, dann muss die als erstes deserviced werden. Da ist schließlich irgendwelcher Treibstoffkram noch drin, der erst raus muss, bevor man das Ding irgendwohin verstauen kann. Und wie war das irgendwie? Im August soll dann Discovery wieder in eine OPF ziehen, nachdem Endeavour umgezogen ist. Irgendwie sowas. So, und dann gab es heute früh, beziehungsweise in der Nacht, gab es ein Problem mit dem General Purpose Computer Nummer 4. Der hat nämlich einen Master Alarm geschmissen und zwar hat er irgendwie ein Problem geliefert. Ein Problem gab es vorher schon irgendwie beim, ich weiß nicht was, der Flug hoch oder was, das Docking. Auf jeden Fall irgendwann zwischendurch hat es den General Purpose Computer Nummer 3 so weit gerissen, dass der nicht mehr funktionierte und da haben sie dann etwas gemacht. Also den Begriff, den kannte ich schon von Großrechnern, nämlich an den IPL, Initial Program Load. Sie haben, wie es in The IT Crowd so schön heißt, have you tried turning it off and on again? Sie haben einfach den Rechner neu gestartet. Was bei der Sorte Computer, die da noch drin haben, dann nennt sich das einfach IPL, weil die sind noch nicht aus der PC-Generation. Aber ja, und also bei GPC-4, da sind sie eigentlich schlafen gegangen und dann hat irgendwie Atlantis mitbekommen, dass es ein Problem gibt, einen Master-Alarm geschmissen und dann durfte Chris Ferguson, der Commander, da in den Orbiter nach oben und durfte sich das angucken. Der Scherz war, dass der GPC-4 in dem Moment, als er flöten gegangen ist, gerade nicht im Redundant-Set rumlief. Also es ist nicht völlig Wurst war, sondern der hat System Management laufen lassen. Was immer das für eine komische Software ist. Und wenn die weg ist, ist jedenfalls nicht gut. Das findet so ein Orbiter nicht lustig. So, da haben sie dann irgendwie GPC-2 umdeklariert, haben dem dann den System Management-Krams in die Pfoten gedrückt und ja, jetzt sind sie irgendwie kurz nach dem Aufwachen erstmal dran, ein bisschen Troubleshooting zu betreiben, um rauszufinden, was zum Kuckuck da eigentlich schiefgegangen ist. Alles nicht wirklich ganz doll kritisch, so wie es aussieht, aber schön geht anders. So, und dann hat die Bodencrew dann noch hochgefragt, Jungs, wo ihr jetzt so unerwartet früh geweckt wurdet. Sollen wir euch ein bisschen später wecken? Ja, eine halbe Stunde wäre nett. So, also da ist im Moment noch völlig unklar, was zum Kuckuck da eigentlich schiefgegangen ist. Sieht fast so aus, als würde Atlantis sich jetzt darüber beschweren, dass sie eingemottet wird, aber mit Fehlfunktionen wird sie im Zweifelsfall sich nicht eine Verlängerung von irgendeinem nicht mehr vorhandenen Shuttle-Programm halten können. Also mal ganz davon abgesehen, dass sie das sowieso nicht mehr hinkriegt. Aber ja. So, habe ich mir nämlich vorhin hier noch reingeklebt. Dann gibt es Neuigkeiten vom LHC. Da gibt es nämlich einen Plan, der da vorsieht, dass die zwischen den Jahren stattfindenden Shutdowns mal ein Stückchen verlängert werden könnten. Also so ganz grob die große Big-Picture-Planung einfach mal überarbeitet wird. Und nächstes Jahresende, so rum, also dieses Jahr, sollen statt den üblichen 2 Monaten 4 Monate Shutdown drin sein. In der Zeit soll es dann irgendwie mehr Upgrades geben, was allerdings nicht klar ist, was da für Upgrades vorgesehen sind. Und da hofft hier der Schreiber von Vixra-Blog heißt, hofft dann drauf, dass sie dann für 2012 vielleicht auch mal mehr Energie in den Ring werfen können, weil, ja, also das niedrige Energielevel da, die 3,5 TeVje Beam, die haben wir dann demnächst irgendwie so gründlich durchforscht, dass es langweilig werden könnte. Wir wollen mal ein bisschen mehr Rooms und da hofft er auf bis zu 10 TeV, die irgendwie nett wären. So, und die zusätzliche Verzögerung, die durch 4 statt 2 Monate, also halt 2 Monate mehr Verzögerung laufen könnte, das würde heißen, dass bis April 2013 dann der Beschleuniger durchlaufen dürfte, um danach dann in den langen Shutdown reinzulaufen, den sie ja brauchen, um auf die nominalen 14 TeV gehen zu können. Und ja, also da ist irgendwie der große Plan, das große Gesamtdings, da sitzt sie gerade irgendwie am Vorschläge durch den Raum werfen. Die finalen Entscheidungen sind da, glaube ich, aber noch nicht drin. Das könnte alles noch in der Kategorie, ja, wir könnten mal sein. Also sah mir jedenfalls noch nicht danach aus, dass sie das offiziell irgendwie verkündet hätten. Aber hey. So, dann hatte ich mir hier noch aufgeschrieben, am Sonntag ungefähr 11.35 Uhr, okay, irgendwo stand auch was von 11.34 Uhr und ein paar Mal davor, gab es da wohl irgendwie ein Gewitter da unten in Schweiz, Frankreich. Das Gewitter hat sich erst irgendwie damit ausgewirkt, dass irgendwie rund um Punkt 8 irgendwie Dinger, also um den LHC Point 8, irgendwelche Kisten umgekippt sind, Geräte umgekippt sind, Computer. Aber 11.35 Uhr hat es dann wohl mal komplett den Strom gerissen. Und zwar komplett wie komplett. So, keine Ahnung, wie das eigentlich geht, weil eigentlich ist der Ring groß genug, dass der von zwei verschiedenen Seiten Energie rangekarrt kriegt. Nämlich einmal aus der Schweiz, einmal aus Frankreich. Aber da hat es wohl irgendwie, keine Ahnung, was es gerissen hat, aber was auch immer es gerissen hat, hat dann jedenfalls komplett den Ring lahmgelegt. Ihnen sind flöten gegangen, ungefähr sämtliche Magnete, inklusive Experimente. Ihnen sind flöten gegangen, Kryo, und zwar komplett. Das hat allerdings einen Moment gedauert, bis es der Kryo aufgefallen ist, dass sie aus ist. Na, weil die Magnete sind halt alle auf, was sind das, 1,8 Kelvin, also 1,8 Grad über dem absoluten Nullpunkt runtergekühlt. Wenn man da die Kühlung abschaltet, das dauert einen Moment, bis die Dinger zu warm werden, als dass es noch akzeptabel wäre. Dafür hat es dann allerdings auch bummelige 50 Stunden gedauert, bis sie dann auch wieder alles so weit grün hatten, dass sie wieder mit Protonen in den Ring reingehen konnten. Und das sah überhaupt gar nicht lustig aus. Ich meine, eigentlich hatten sie auf dem Zettel, dass sie sich vom Technical Stop, den sie ja letzte Woche hatten, noch erholen wollten. Und eigentlich hat das alles nochmal ein ganzes Stückchen verlängert. Aber ja, inzwischen haben sie auch schon mal wieder so ein bisschen Physik versucht. So eine leichte Kost, noch nicht irgendwie mit 1300, was war das, 80, 20? Irgendwie sowas, Bunches, sondern erstmal nur so zum Warmwerden. So, dann gibt es hier noch den Zollschnüffel. Köln, DPA, Datendiebe haben einen Computer der Zollfahndung geknackt und vertrauliche Informationen gestohlen. Wie das Zollkriminalamt in Köln mitteilte, verschafften sich die Angreifer elektronischen Zugang zu einem Computer, der eigens für das Ortungssystem der Zollfahnder betrieben wird. Das System werde vor allem zur Observation eingesetzt und ist offensichtlich nicht geschützt gewesen. Denn wenn es genügend geschützt gewesen wäre, hätte man es nicht von außen angreifen und eindringen können. Dabei sind wohl auch irgendwie Telefonnummern von GPS-Sonden abhanden gekommen. Und da gab es dann irgendwie bei Netzpolitik die Meldung, ja, wir haben da mal ein paar von den Dingern angerufen und sind tatsächlich irgendwelche Geräte rangegangen, die nicht nach Mensch klangen. Oder anders ausgedrückt, es könnte durchaus sein, dass denen Daten abhanden gekommen sind, den Zollpfeifen. Und die bei der Gelegenheit, wo ihnen Daten abhanden gekommen sind, dann auch noch zu blöd waren, dann irgendwelche Schnüffelgeräte abzuschalten. Eine Frage, die sich mir aufdrängt, ist, wieso darf der Zoll überhaupt bei Bürgern rumschnüffeln? Das war mir irgendwie neu. Ich hatte den Zoll eigentlich eher als Behörde verstanden, der an der Grenze guckt, ob man irgendwie Sachen zu verzollen hat. Und oder bei irgendwie Schwarzarbeitergeschichten. Da darf der Zoll auch mal irgendwie gucken. Aber mehr war mir nicht bewusst. Finde ich alles so ein bisschen komisch. Aber hey. So, dann gibt's Neues von Fanboy. Da gab es ein Gerücht von einem holländischen Apple-Blog namens AppleSpot, die letzten Freitag behauptet haben, dass demnächst Apple einen 3G-iPod-Touch, nämlich im September, auf den Markt bringen könnte. Man könnte es einmal 3G-iPod-Touch nennen, so frei nach dem Motto. Ein iPhone, mit dem man nicht telefonieren kann, was aber ansonsten mobilen Internetzugang hat. Eben vergleichbar einem iPad, mit dem kann man ja auch nicht telefonieren, aber es hat trotzdem eine SIM-Karte nötig. Oder, ja, ist ja gut, Warnung vor Windböen, geh mir vom Keks. Jetzt wackelt der Kopfhörer. Und also da gab es irgendwie das Gerücht, ja, ein 3G-iPod-Touch, das könnte auch später mal ein iPhone Lite Mini, was auch immer werden. So frei nach dem Motto, halt ein Gerät, wo man dran gewöhnt wird, dass man damit nicht telefonieren können kann. Wieder locker. Wo auch immer das Kabel locker wird. Aber irgendwo ist das Kabel wieder locker. Und ja, also da gab es irgendwie das Gerücht, das könnte mal kommen. Boah, keine Ahnung. Dann gibt es einen Patentverlust. Der IT-Konzern Apple hat in seinen Musikplayer iPod zwei Patente rund um downloadbare Playlists des Unternehmens Personal Audio LLC verletzt. Entschied die Jury eines texanischen US-Bundesgerichts laut einem Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Und da haben sie dann 8 Millionen US-Dollar Schadensersatz gezahlt. Huibu. 8 Millionen US-Dollar tut Apple nicht sehr weh. Und die Personal Audio hatten Apple im Juni 2009 auf eine Schadensersatzzahlung von 84 Millionen US-Dollar verklagt. In dem Verfahren ging es um das Patent mit der und der Nummer über einen Audioplayer mit einer dynamischen Programmauswahlliste, in dem der Nutzer vor- und zurückspringen kann, sowie das Patent so und so, in dem es um ein System zur Verteilung von und Wiedergabe von Audioprogrammen geht. Und Apple hatte behauptet, das aber nicht zu verwenden, aber das war dann irgendwie, das Gericht hat dann beschieden, doch, tut ihr, ihr zahlt jetzt hier ein bisschen, aber nicht so viel, wie die Firma haben will. Ist eine Meldung, die ich mir am Montag reingeklebt habe. So, am Montag gab es dann auch iOS 5 Beta 3. Ist rausgekommen, da sind auch mir offizielle oder inoffizielle Change Notes in die Finger gefallen, die waren mir aber zu lang, um die hier reinzukleben. Im Wesentlichen, ja, es gibt mal wieder eine neue Beta vom nächsten iOS. Flop. Und die soll alles ganz großartig sein und tralali. Die ist übrigens dann nicht per Over-the-Air-Update angeflattert gekommen. Da hatte ich mich ja beim letzten Mal drüber amüsiert, so von wegen, ja, die Funktion wäre jetzt da. Aber da kommt ja noch nichts. Ja, ach, was kommen kann frühestens mit der nächsten Beta. Und okay, also diese Beta ist nicht Over-the-Air vorbeigeflattert gekommen. Wahrscheinlich braucht man auch, um irgendwie ein Update over-the-air tauglich zu machen, mehr als irgendwie mal einmal kurz gegenhusten. Und die sind noch nicht dazu bereit, da irgendwie Delta-Updates zu machen. Aber ja. So, dann gab es Löwabs. Apple hat angefangen am 12., was ist denn der 12., Dienstag, Entwickler anzuhalten, doch in den App Store laientaugliche Anwendungen zu werfen, wenn die bis zum Termin, haben sie nicht genannt, noch eingereicht und genehmigt sind, dann kommen die auch mit zum Marktstart von Lion auf den Markt. Dann gab es irgendwo das Gerücht, von wegen gestern hätte Lion auf den Markt kommen sollen, zusammen mit neuem MacBook Air. Nö, ist es nicht, weil ist mir nichts aufgefallen von und da hätten im Zweifelsfall irgendwelche Leute drüber berichtet. Und von daher, ja, hätte kommen sollen. Ist es aber nicht. So, und irgendwie heute oder gestern sind auch schon die ersten Updates für Apps extra für Lion mit aufgetaucht im App Store. Also von daher, ja, der Juli nähert sich langsam dem Ende. Naja, also, okay, er nähert sich noch nicht dem Ende, ist gerade in der Mitte, aber der Juli schleicht voran und ja, wenn im Juli der Löwe noch auf den Markt kommen soll, dann ist einigermaßen logisch, dass entsprechend auch Anwendungen für den Löwen noch im Juli freigegeben werden. Von daher, ja, die Gerüchteküche murmelt jetzt was von nächsten Donnerstag. Ob es stimmt, keine Ahnung. Wo auch immer das komische Wurf gerade war. Das klang irgendwie groß und fies. So, dann gab es das Gerücht, dass irgendwie das MacBook Air, wenn es dann aktualisiert wird, auch wieder eine beleuchtete Tastatur bekommen könnte. Die erste Generation MacBook Air hatte ja eine beleuchtete Tastatur. Hatte dafür das Problem, dass sie zu langsam war und deswegen kaum irgendwie sinnvoll verwendbar. Jetzt die Generation, die ich habe, die zweite Generation, die hatte keine beleuchtete Tastatur bekommen, was mir auch ganz schmerzlich fehlt, weil ich beleuchtete Tastatur schon unheimlich cool fand als Feature. Aber gut, auf eine beleuchtete Tastatur habe ich dann einfach mal verzichtet. Dafür ist das Gerät immerhin krankenhauszertifiziert. Wenn auch noch nie in einem Krankenhaus im Einsatz gewesen. Ja, das letzte Mal Krankenhaus war ich vor einem Jahr. Vor ziemlich genau einem Jahr. 17.40 Uhr gestern. Da kam dann der Tweet, ach übrigens, ich bin offiziell zertifiziert. Netzhaut muss nicht mehr operiert werden und weg hier. Seitdem bin ich nicht mehr in einem Krankenhaus gewesen, Ständchen als Patient. Aber ja, also jetzt gibt es das Gerücht, dass MacBook Air, wenn es dann rauskommt, könnte auch irgendwie eine Mindest-SSD-Größe von 128 GB haben. Blibla, blubla, bla. Nachdem das in der Preiskategorie ist, die mir immer noch wehtun könnte, wäre eine beleuchtete Tastatur ungefähr das einzige Argument, was mich dazu bringen könnte, dass ich nochmal mit meinem Konto darüber verhandle, ob ich mir das leisten können will. Aber ja. So, dann die Empfangsbalken-Geschichte. Hatte ich mich ja letzte Woche hier drüber gewundert, warum die Empfangsbalken auf dem 3GS plötzlich wieder Balken und nicht Zahlen waren. Da ist mir gestern ist mir die Antwort in die Finger gefallen, als nämlich bei Tweetbot muss es gewesen sein, da plötzlich auch Balken auftauchten und ich dann irgendwie wild rumgetappt habe und es dann nämlich geschafft habe, da oben links in der Ecke, da wo die Balken-Zahlen rumstehen, einfach mal einmal hinzutappen und plötzlich stand da statt Balken wieder Zahlen. Da zahlen wieder Balken. Habe ich das hier auch? Oder drücke ich dann den Cancel-Button? Hier habe ich jetzt den Cancel-Button gedrückt und die Ecke. Also da kann man irgendwie umschalten. Fand ich total faszinierend und habe dann gestern noch festgestellt, okay, das iPhone 4 kann das auch, aber beim iPhone 4 funktioniert der Trick bei mir jetzt nur, solange ich den Fehltest-Modus anhabe. Den habe ich beim 3GS ja dauernd an, weil ich ihn nämlich einfach ganz brutal beendet habe. Das ist also irgendwie ein Feature vom Betriebssystem. gut versteckt. So, dann gibt es hier noch Speicherminus. Der Ansturm auf Googles Facebook-Konkurrentin Google Plus hat nämlich am Wochenende zu einem Festplattenspeicherproblem geführt, weswegen dann irgendwelche Notification-Mails, die Google Plus abgeschickt hat, dann plötzlich immer wiederholt wurden, weil das System sich nicht mehr merken konnte, dass es die schon verschickt hatte. Huch! Und ja, Google Plus habe ich am Wochenende dann noch per Trick und ohne Einladung einen Account mir schießen können. Wobei ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, wie das jetzt eigentlich funktioniert hat und ob das iPhone da irgendwie eine aktive Rolle dabei gespielt hat oder mehr so zufällig gerade mein Internetzugang in dem Moment war. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt einen Google Plus Account und könnte auch Einladungen vergeben, wenn irgendjemand welche haben will. So, dann gibt es hier Microsoft, wie Microsoft denn Tablets versteht. Der Microsoft-Typ Lease bekräftigte außerdem, dass Windows Phone 7 ein reines Smartphone-Betriebssystem ist und bleibt. Tablets sehe Microsoft als eine Art von PCs, die entsprechend mit einem vollwertigen PC-Betriebssystem ausgestattet werden müssten. Ja, und wie erfolgreich Microsoft damit ist, zeigt sich ja daran, dass sie schon seit 10 Jahren versuchen, irgendwie Slate-PCs, Tablet-PCs, whatever, zu verkaufen und drücken wir es mal vorsichtig aus, auf dem Markt kein gigantischer Erfolg waren. Ja, Apple bringt da eine Vision von, wie könnte ein Tablet-PC aussehen, nennt ihn iPad, worüber sich in den USA die Tech-Journalisten alle kaputt lachen. Dann kommt ein Touchpad, da lacht sich dann irgendwie keiner mehr kaputt, ich frage mich warum. Aber hey, und das iPad hebt ab wie nichts Gutes, erfolgstechnisch. Microsoft, sagen wir mal so, in einem Grund, warum es so unerfolgreich sein könnte, habe ich heute in der U-Bahn auf dem Weg gesehen. Da hatte nämlich einer so ein Convertible-PC, also so ein Notebook, wo man einfach das Display umklappen und wieder zuklappen, nach außen drehen kann. Und dem Ding, ich weiß nicht, ob der da tatsächlich 5 Minuten beim Booten verbracht hat oder ob er da noch irgendwie was Spezielles drauf gemacht hat. Das Windows 7 murmelte was von Resuming Windows, was ich so gesehen habe. Ja, ich meine, wenn der Tablet-PC eine halbe Stunde braucht, um wieder zu starten aus einem komm, wach mal gleich wieder auf Betriebsmodus, dann möchte ich den eigentlich gar nicht benutzen müssen. Ich weiß auch nicht. Also Microsoft behauptet, Tablets seien irgendwie sowas wie ein PC und wenn man die wie ein PC behandelt, das wäre ja dann der große Erfolg. Wozu mir dann nur einfällt, ja, und was für ein Erfolg das ist, sieht man bei den Verkaufszahlen der Microsoft'schen Tablet-Produkte. Vor allen Dingen, wenn man die dann mit anderen auf dem Markt erhältlichen Tablet-Geräten vergleicht. Dann gibt es beim Tablet auch noch ein Gerücht, nämlich, dass Amazon einen Tablettencomputer machen wollen könnte. Nach Informationen des Wall Street Journal soll der iPad-Rivale noch vor Oktober auf den Markt kommen. 12 Uhr. Das Gerät habe einen 9 Zoll großen Bildschirm und unterlaufe mit Googles Betriebssystem Android, zitierte die Zeitung eingeweihte Personen. Anders als das Apple iPad 2 soll das Amazon-Tablet aber keine Kamera besitzen. Wo da irgendwie Gruber auch noch in der Gerüchteküche wühlte und sagte, ja, es könnte sein, oder was er gehört hätte, hätte Amazon sich das ach so offene Betriebssystem Android genommen und würde da quasi eine eigene Version von weiterentwickeln. Einen eigenen App-Store mit ohne Leerzeichen hat Amazon ja schon. Und es könnte also sein, dass die Apps dann sogar binär kompatibel zu Android sein könnten. Es könnte aber auch sein, dass es was völlig was anderes wird. Na, also ich meine, ja, wenn das Betriebssystem komplett offen liegt, was ja wohl Android Sternchen vor Version 3.0 tut, dann kann man auf der Basis ja auch was komplett Eigenes schnitzen. Und dabei dann immer noch Gefahr laufen, dass dann irgendwann Microsoft vorbeikommt und Lizenzgebühren haben will. Die neueste Firma, die da gerade mit Wünschen von Microsoft belästigt wird, ist irgendwie Samsung. So frei nach dem Motto, ja, zahlt uns 15 US-Dollar pro Gerät, was ihr verkauft. Können wir nicht lieber irgendwelche Windows Phone 7 Telefone anbieten, die keiner haben will? Das ist, wie sage ich es jetzt? Putzig ist das. Ja, finde ich putzig. So, und dann kann ich mal gucken. Im Moment sieht meine Planung nämlich so aus, dass ich morgen, also den Samstag, den 16. Mal in Richtung, wie heißt das Kaff? Lütjenburg, Turmhügelburg verbringen könnte. Also die Wettervorhersage versprach, jedenfalls stand gestern Abend, schrägstrich heute früh noch, dass es da ganz hübsch werden könnte. Und das ist auch wieder mal ein knuffiger Mittelaltermarkt. Ist halt nur das Problem, dass das so bummelig 1,5 Stunden Fahrt sind. Aber hey, Hohenwestedt waren real auch 1,5 Stunden, die ich gebraucht habe, um dahin zu kommen. Von daher, ja, guck ich mal. gucke ich mal, läuft dann, wenn ich es mache, in der Kategorie Do Something Crazy Day. Da habe ich schließlich Hohenwestedt letztes Jahr drin verstaut. Von daher. So, dann gibt es Musik aus Hohenwestedt vom Samstag 17.29 Uhr Shore Patrol mit dem Titel Aftermath. 5 Minuten 27 ist die Aufnahme hier lang. Wobei ich mal gucken muss, wenn das die Aftermath ist, wo die Schlagzeuger nicht spielen, dann muss ich nochmal mit dem Verstärker gegentreten, weil dann ist nämlich viel zu wenig Lautstärke drin. Und gefolgt ist das Ganze dann völlig überraschend von STS 135 Launch Coverage, zusammengeschnitten aus den Flight Day One Highlights und dem eigentlichen Launch Video. Wobei mir beim Zusammenkopieren der verschiedenen Ausschnitte aufgefallen ist, dass sie in den Flight Day 1 Highlights bei den 2 Minuten 19 Gox Beanie Cap geschnitten haben. Deswegen gibt es da eine Stelle doppelt. Weil die kamen im Launch so, wie sie da kamen. Das ist tendenziell auch ein Stream-Mitschnitt. Von daher ist da nichts drin geschnitten. Und in den Flight-Day-Highlights kamen die ein bisschen anders. Also müsst ihr euch nicht wundern. Nein, der hat nicht zweimal den Countdown wieder angefangen zählen zu lassen. Und George Stiller hat in der entscheidenden Moment, zu laut reingeredet. All three engines up and running. Stimmt nicht, die sind nicht up, die sind down, ganz unten. Unten am Shuttle, da wo sie hingehören. Während sie oben würde das Shuttle nämlich nach unten fliegen. Aber ja, kriegt ihr dann in die Ohren mit hoffentlich genügend lautem Shuttle-Start. Und dann sage ich einfach mal, danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand von euch sich bemüßigt fühlen sollte, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen für das, was ich hier gemacht habe. Könnt ihr euch auch dafür schon mal gedankt fühlen, zum Beispiel indem ihr mir bei twitter@kompott einen Tweet zukommen lasst, mich bei Google Plus schräg von der Seite anhaut oder in irgendeinen Zirkel werft oder mir eine Mail an compiblog@googlemail.com schreibt oder im compiblog.de unter kompott 273 Teil 3 einen Kommentar hinterlasst. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Aftermath und einem gestarteten Shuttle, dem letzten seiner Art. Und bis zum nächsten Mal, was dann eventuell möglicherweise unter Umständen vielleicht nächste Woche sein könnte, wenn da nichts dazwischen kommt. That's what we call Aftermath. The story behind this tune is in 1544, a battle was fought between two clans, our clan, the clan Ranald, and the clan Fraser. They tried to take away the chiefship from the clan Ranald. And they stood at either end of a field, about 1,500 of them, divided in two. By the end of the fight, by the end of the battle, there was about six or seven men left on either side. And it's not the guys that were left lying on the field that are the victims or the ones dying. It was the people that had to pick their way through the bodies of friend and foe, looking for their brothers, their husbands, their fathers, and their sons. And it's a shame that today it still goes on in the 21st century. Aftermath. From Launch Complex 39 at the Kennedy Space Center in Florida, this is Shuttle Launch Control at T-minus 3 hours and holding. And we're now in the final 5 hours of the countdown for the launch of the last flight of the Space Shuttle program and Space Shuttle Atlantis on STS-135. This is the 135th launch of the Space Shuttle program, the 33rd launch of Space Shuttle Atlantis, its 12th to the International Space Station, and overall the 37th flight to the International Space Station by the Space Shuttle. This is currently planned as a 12-day mission that would have the landing at Kennedy Space Center occurring on July 20th. And attention all personnel, this is the NTD conducting the launch status check. Verify ready to resume count and go for launch. OTC. OTC is go. TBC. Tank and booster go. TTC. TTC is go. LPS. LPS is go. Houston flight. Houston flight, if you pull me at the end, I would appreciate it. Stand by. Yes, sir, we'll pull you later. Myla. Myla is go. STM. STM is go. Safety console. Safety console is go. SPE. SPE is go. LRD. LRD is go. SRO. SRO is go. You have a range clear to launch. And CDR. CDR is go. And Launch Director NTD, our launch team is ready to proceed with the exception of Flight, who still needs a little bit more time to make his evaluations on RTLS weather. I copy that. I'll do my poll at this time. KC Chief Processing Engineer, verify no constraints to launch. No constraints. Thank you, Steve. KC Safety and Mission Assurance. Safety and Mission Assurance is go, Mike. Thank you, Terry. Payload Launch Manager. Hey, Mike, on behalf of the ISS Ground Processing Team, I want to say thanks to you and the shuttle team. It's been a great partnership, and we are go. Thank you, Bill. Appreciate that. Range weather. Launch weather has no constraints to launch. Thank you, Kathy. Atlantis Flow Director. On behalf of the Atlantis and KSC Shuttle Processing Team, we are go. Thank you, Angie. Ops Manager. See, Mike, waiting to get final go from flight here. Let's hear what he says, and we'll get back to you. Copy that. Atlantis Launch Director, Air to Ground 1. Atlantis, go. Okay, Fergie, we're starting to feel pretty good down here on the ground about this one today. So on behalf of the greatest team in the world, good luck to you and your crew on the final flight of this true American icon. And so for the final time, Fergie, Doug, Sandy, and Rex, good luck, Godspeed, and have a little fun up there. Hey, thanks to you and your team, Mike. Until the very end, you all made it look easy. The shuttle is always going to be a reflection of what a great nation can do when it dares to be bold and commits to follow through. We're not ending the journey today, Mike. We're completing a chapter of a journey that will never end. You and the thousands of men and women who gave their hearts, souls, and their lives for the cause of exploration have rewritten history. Let's light this fire one more time, Mike, and witness this great nation at its best. The crew of Atlantis is ready for launch. Thank you, sir. We'll get you going here in a couple of minutes. NTD, Houston Flight on 212. Go ahead, Flight. For the record, I'm go. NTD copies, and Launch Director, that is our entire launch team. We are ready to proceed at this time. I copy that. Ops Manager. Launch Director, Ops Manager on 212. Yes, sir. See, discussed it with the MMP and the Flight Director. We are going to take a waiver to the RTLS forecast no-go based on the potential that there will be light precip if we ended up in an RTLS. They've looked at that. Chances of thunder showers are very low, and they believe that's an acceptable risk. We have plenty of energy. We only need one end of the runway on the RTLS. I think we got some sound rationale here to take that waiver on the RTLS forecast being no-go. So with that, we are clear, no work and no issues. You're good to launch. Okay, thank you, Mike. Appreciate that. And Fergie, you heard those words, so we'll get you going here shortly. Good luck, guys. Fantastic news. Thanks, Mike. NTD, with that, you are clear to launch Atlantis. I copy that, sir. Thank you. TLS is go for orbital access arm recheck. Atlantis, this is OTC. This day has been over 30 years in the making. There have been many fabulous missions throughout the years. On behalf of KSC launch teams, past and present, we salute the entire astronaut corps for their dedication, not only for our expanded knowledge of the universe, but for the improvement you have contributed to on Earth. Have an excellent mission and Godspeed. Fantastic words, Roberta. Thank you very much. Great to your team. Thank you, sir. It's Orbiter test conductor Roberta Weirich from United Space Alliance. T-minus 40 seconds, handing off to Atlantis' computers at T-minus 31. T-minus 35, 33. Clock will hold at T-minus 31 seconds due to a failure. And we have had a failure. Ground lot sequencer. We had a problem on the GOX retract switches. NNTDSC, go ahead. Yes, sir, we need guys to go do the verification per the LCC, please. All right, CMAC. Yes, CMAC. The LCC says we need to verify using a camera, and we're positioning camera 62 right now. Okay, let us know as soon as 62 is swung over, and you can verify LCC for GVA retract, please. This is CMAC. We verify retracted. All right, and SPE? And NTD, SPE concurs. They satisfy the requirements of GSC 13 pre-prime contingency IM go. Okay, I copy. And launch director. Yes, sir, I heard all that and concur. Press on. And GLS, you can resume the clock on your mark. I copy that. Countdown clock will resume on my mark. 3, 2, 1, mark. T-minus. So, auto sequence start. Hand off to Atlantis' computers has occurred. NTD, CTLS on 212, we're ready to go. All right, very good. And launch director, with that cleanup, we're going to go ahead and proceed. Yes, sir, please do. All right, and all personnel, we are going to pick up the clock here momentarily. And GLS, you can resume the clock on your mark. I copy that. Countdown clock will resume on my mark. 3, 2, 1, mark. T-minus. Go for auto sequence start. Hand off to Atlantis' computers has occurred. Solid rocket booster nozzle steering check and work. 20. Firing chain is armed. 15. Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Program Houston. Roger roll, Atlantis. Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. 24 seconds into the flight, roll program complete. Atlantis now heads down, wings level on the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Space Station. 40 seconds into the flight, the three liquid fuel main engines throttling back to 72% of rated performance in the bucket, reducing stress on the shuttle as it goes transonic for the final time. Engines now revving up, standing by for the throttle up call. Atlantis, go at throttle up, no action, DPDT. Go at throttle up, no action on DPDT. That call from Capcom Barry Wilmore, a transducer, instrumentation only, no action required. Atlantis now 15 miles in altitude, already 16 miles downrange from the Kennedy Space Center, 1 minute 40 seconds into the flight. Atlantis flexing its muscles one final time. Atlantis traveling almost 2,600 miles an hour, 21 miles in altitude, 24 miles downrange, standing by for solid rocket booster separation. Booster officer confirms staging a good solid rocket booster separation. Guidance now converging. The main engine steering the shuttle on a pinpoint path to its preliminary orbit. 8 minutes, 15 seconds into the flight, standing by for main engine cutoff. That'll be followed a few seconds later by the separation of the external fuel tank. Booster officer confirms main engine cutoff. For the last time, the space shuttle's main engines have fallen silent. as the shuttle slips into the final chapter of a storied 30-year adventure. Now standing by for external tank separation. Atlantis off the tank. Commander Chris Ferguson will be maneuvering Atlantis now into an orientation to enable Sandy Magnus to capture digital still imagery of the external fuel tank as it drifts away. So Ohms 1 is not required. Your preliminary Ohms 2 TIG, 37 minutes. 37 minutes. No Ohms 1 required. Thanks. Here's what I have for you. Our imagery observations are ongoing, but so far we see nothing that would indicate any concern for the vehicle or success of the mission. We've also taken a quick look at our cryo margins, with H2 being the limiter. And we see about 23 hours of margin, so almost a full day, so there's some good news there. We'll take your window report when you have it. And personally, we want to let you know that it was a beautiful launch and from where we were. And, of course, those folks in Florida had a great show. And all of us here are pretty envious of your view as you pop through that cloud deck. Okay, copy. And if you wanted a bottoms report, we went in at about 20,000 and out about a nanosecond later. That's what we expected. We are coming to the end of the ascent team. We're in the process of turning over to your Orbit 2 team, and we twisted Richard's arm, and instead of talking through me, we're going to let him say a few words himself. Let's see, Fergie, just wanted to say congratulations to you, Chunky, Sandy, and Rex on it. Spectacular ascent. As Butch just said, the ascent team is signing off right now. We just wanted to wish you all of our best and that we are with you as you accomplish your historic flight. It's been a pleasure. Hey, Richard, I'll tell you, the honor has been all ours. I mean, you know, we're one of the fortunate few who get a chance to see the world from this perspective. I want to thank you guys, and boy, I'll tell you, I cannot wait to hear the story, both A, coming out of the T-minus 9 hold, and B, at T-minus 31 seconds. I'm sure there were a few folks on the edge of their seats down there. You know, if I could just pass to you and your team, I know we're going to see a few of you for entry. I would like to just kind of, you know, recognize a few folks that have been just key to this program for years and years. The first one being Mark McDonald. I don't think we're going to see him for entry. Tom Arnold, of course, king of the boosters, and Joe Jones, I don't think we're going to see you for entry either. You guys have just been fantastic, and not the least of which, Richard, you guys are all heroes in our mind. You certainly deserve a round of applause, and I'd like you to stand up and take one right now if you could. It's been just a pleasure of a lifetime working with you. Wow, Fergie, those were great words. I think I heard one or two people clapping there. That's wonderful. I may have gotten a couple of claps in here. Fergie, those were awesome words. You guys have a tremendous flight. We will be watching. Thanks, and I'm going to address the team here before we leave. Godspeed, Richard. You did the same.